Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Nummer 79. Ich hab's mir mal gemerkt, das ist ja unglaublich. Was sagst du dazu, Mo? Hallo. Ich habe eigentlich gedacht, du kannst dir nie was merken. Ja, ne? Also ich habe auch schon nicht mehr dran geglaubt, aber irgendwie... Das erste Mal, dass du tatsächlich die richtige Sendungsnummer weißt. Ja, weil wir jetzt nämlich eine Aufzeichnung machen, ja, und deswegen... Ja, da kann man ja zurückspulen und neu... Nein, und hier habe ich nämlich... hier habe ich dann nämlich auf dem Tablet jetzt endlich den Text, ja, unsere Stichworte und so weiter, und da steht ja auch die Folgennummer drauf, ja. Also, keine Angst, ich habe mir das jetzt nicht wirklich gemerkt, sondern ich habe es abgelesen. Tada, nur vorher konnte ich es mir nicht ablesen, weil da nämlich noch dieser Galaxy Music Player lief, statt die Beschreibung. Oh. Ja, genau. Nieder damit. So, ja. Ja, ich würde sagen, wir fangen sofort an, weil wir haben unwahrscheinlich viele Themen diesmal, ja. Ich sage nur CES. Exakt. Genau, die Consumer Electronics Show in Las Vegas hat uns hier den kompletten Zeitplan durcheinander gebracht. Ich bin schon total wahnsinnig. Das wird noch was geben, wenn wir zusammenschneiden. Eigentlich müssten wir 3 Sendungen aufnehmen, ne? Eigentlich schon, ja, richtig. Das machen wir, dann brauchen wir 3-mal keine Sendung zu machen, ja, und sagen, oh, hier, neue Informationen. Ja, gut, bloß sind die dann halt schon ein bisschen alt. Aber ich bin mir sicher, dass wir in der nächsten Sendung gerade weiter berichten können. Mhm. Also wenn es so weitergeht mit Schlag auf Schlag mit den Neuigkeiten, dann... Ja. Na gut. Dann können wir die nächste Sendung auch noch füllen. Also, ich würde sagen, wir fangen gleich an mit den Themen. Sony hat auf der CES ein neues Super-Handy gezeigt. Ja, nicht übertrieben. Das neue Sony Xperia S soll das neue Flaggschiff werden mit 1,5 GHz Dual-Core-Prozessor, eine 12-Megapixel-Kamera und einem 720p HD-Screen. Ja. Wohlgemerkt Screen. Das hat nichts mit der Videoauflösung oder Ähnliches zu tun, sondern nur von der Auflösung des Displays. Und diese 720p-Auflösung, das ist ja ein Knackpunkt gewesen. Und deswegen zählt das als eines der besten Displays, die es eben die man kaufen kann. Ja. Das wird eben auch deutlich durch die Größe 4,3 Zoll bei dieser Auflösung ist schon ziemlich heftig. Deswegen wird eben die Dots per Inch ziemlich hoch liegen. Die Dual-Core-CPU ist natürlich sehr, sehr vielversprechend schon mal. Das Design sieht auch sehr, sehr schön aus. Ja. Da hat Sony nicht so viel versprochen. Und auch sehr interessant, das Xperia S ist auch PlayStation Certified. Das heißt, dass dieses offiziell ein PlayStation-Logo trägt und entsprechend dann an den neuen Apps bzw. neue Software für die PlayStation Android-Geschichten kompatibel ist. Ja. Auch ein HDMI-Ausgang ist vorhanden, um das direkt an ein TV anzuschließen. Auch bei dieser Auflösung gar nicht so sinnlos. Das sind Auflösungen, die weit höher liegen als aktuelle Konsolen noch in dieser Generation teilweise bringen, ohne Zusatzsachen. Und also ich muss schon sagen, es ist sehr, sehr schön, was Sony da probiert. Ich hoffe, dass es nicht wieder irgend so einen Haken gibt bei Sony. Ja, das ist ja leider oft so. Und die haben schon oft diese schönen technischen Daten kaputt gemacht. Eins zum Beispiel macht mich doch sehr, sehr nachdenklich. Das soll im ersten Quartal 2012 ausgeliefert werden mit Gingerbread. Auch wenn jetzt schon versprochen wird, dass das Xperia S auf jeden Fall ein Upgrade bekommt auf Ice Cream Sandwich 4.0, so ist es doch, finde ich, absolut absolut bedenklich, ja, oder fast schon unmöglich, dass noch ein aktuelles Handy rauskommt, also jetzt noch nicht draußen ist und noch rauskommt, ohne Ice Cream Sandwich. Das kann doch mal nicht sein. Ice Cream Sandwich ist das neue Android, ja. Und jedes Telefon, das ohne Ice Cream Sandwich rauskommt, ist schon mit einem riesen Fragezeichen versehen. Ich verstehe es nicht. Ich hoffe, dass es noch geändert wird, dass es auch schon bei Erscheinen mit Ice Cream Sandwich kommt. Allerdings, diese Aussage ist ziemlich deutlich. Ja. Das Display übrigens nennt sich auch noch HD Reality Display. Übrigens. Nun gut, wie gesagt, ist, ich kann es kaum erwarten. Das könnte mein neues Telefon werden. Ja, mal sehen. Und das könnte sicherlich auch von vielen anderen Leuten das neue Telefon werden, denn alles, was dazu braucht, hat das Teil an Bord. Wenn jetzt doch das Marketing stimmt und sich die Leute nicht zu sehr von Sony, dem Namen Sony, abschrecken lassen, dann ist das alles wunderbar. Wie gesagt, PlayStation Certified Logo, und das ist jetzt tatsächlich ein Sony-Telefon, wo nur noch Sony oben drüber steht. Wir hatten ja Berichte, die Partnerschaft zwischen Sony und Sony Ericsson ist da auf Eis gelegt. Und beziehungsweise wurde, ich glaube, Ericsson wurde gekauft. Oh, ich weiß selbst gar nicht mehr, was ich alles gesagt habe. Hm? Naja. Auf jeden Fall, dieses Telefon wird nur noch rein unter dem Label Sony erscheinen und nicht mehr unter Sony Ericsson. Tja, was soll man dazu sagen? Kaufen, ja, sollte man eigentlich dazu sagen, aber naja, bei Sony, wie gesagt, sollen wir mal, halten wir nochmal die Begeisterung zurück. Bei Sony, um bei Sony zu bleiben, ja, auch noch etwas, was zumindest geschichtsmäßig ziemlich interessant ist. Sony bringt einen neuen Walkman raus. Dieser Walkman Z, der sich, ja, also Walkman Z, der läuft unter Android. Und damit ist der Kreis komplett. Ja, der Kreis ist geschlossen. Sony also jetzt rund um die Palette, sowohl PSP-Produkte, teilweise mit Android, die Handys mit Android, TV mit Google TV damit mit Android und auch jetzt eben die Walkman mit Android. Es ist ein reiner Musikplayer, es wird sonst keine Möglichkeit da sein, die also mit dem 3G-Netz zum Beispiel zu kommunizieren. Allerdings soll es ein, soweit ich das sehe, eine Wireless-Verbindung geben, und natürlich können da auch Android-Programme benutzt werden. In welchem Umfang, das ist noch nicht 100% klar, aber die Wi-Fi-Verbindung lässt da sicherlich einiges zu, was dann eben kompatibel ist. Die Preise, so schön sich das anhört, die Preise werden allerdings nicht ganz so toll sein. Das 8 GB Modell kostet sage und schreibe $249, das 16 GB Modell $279 und das 32 GB Modell $329. Damit sind die natürlich preislich jenseits von Gut und Böse. Weiß nicht, was sich Sony dabei gedacht hat, ob die vielleicht gedacht haben, ja, wenn Walkman draufsteht, sind die Leute hellauf begeistert. Ich meine, wie gesagt, geschichtsträchtig ist es sowieso, ja. Wenn man das hört, der neue Walkman läuft unter Android, das ist schon was, ja. Auf der anderen Seite dann eben so viel Geld ausgeben, das ist wieder eine andere Geschichte. Das Display sind auch in 4,3 Zoll WVGA-Display und tut auch komplett DLNA-Technik unterstützen und wird mit Gingerbread 2.3 ausgeliefert. Was meint ihr, haben solche, ja, sagen wir mal, Music-Player, PMP-Player, die einfach nur für Musik gedacht sind, ohne Telefonfunktion noch eine Chance, oder seht ihr da keine Chance? Gut, ich hab gar nicht mehr, ja, weil der Mo hat noch einiges und wir haben ja auch noch viel News, und deswegen gebe ich jetzt gleich mal zu Mo. Für die Sparer unter euch gibt es auch noch beim Billig-Tablet Markt Neuigkeiten, und zwar das ViewPad E70 von ViewSonic soll von mit einem Preis von $169 ein recht günstiges Gerät werden. Und mit einem 7 Zoll kapazitivem Display, das ist ganz wichtig, dass man das dazu sagt, aber gut, $169, denke ich, kann man das dann auch erwarten. Ein 1 GHz Prozessor mit 4 GB internem Speicher, ein HDMI-Ausgang, und das Gerät soll unter Android 4, also unter Ice Cream Sandwich laufen. Das klingt doch schon mal lecker. Das Display hat allerdings nur 800x480 Pixel. Ist, ja, kann man drüber streiten, ob das jetzt ausreichend ist oder nicht. Auf jeden Fall ist die Preisklasse für das, was es leistet, recht interessant. Es wird kein Google App Store geben. ich muss mich korrigieren, Google App Store, man möge mich erschießen, Google Market natürlich, sondern den Amazon App Store. In welcher Form das jetzt, sage ich mal, von Amazon gesponsert ist oder nicht, ist mir jetzt nicht bekannt. Auf jeden Fall ist es wohl kein Gerät, was offiziell von Google lizenziert wird, hat aber dennoch Ice Cream Sandwich drauf. Und ja gut, Amazon App Store, wenn man Geld sparen will und möchte ein Ice Cream Sandwich Gerät, ist das sicherlich eine günstige Alternative. Und das Gerät schaut auch gar nicht mal so schlecht aus, erinnert so ein bisschen an das Samsung, aber gut. Wollen wir jetzt nicht wieder irgendwelche Kopierereien hier in den Raum stellen. Nicht, dass da vielleicht irgendjemand gleich wieder klagt. Das wollen wir ja nicht. Auf jeden Fall macht es einen soliden Eindruck und für die Sparer, die können ja einfach zugreifen. Und wenn wir schon bei den günstigen Geräten sind, dann gehen wir vielleicht doch ein bisschen höher im Preis, aber bekommen trotzdem noch ein gutes Gerät, und zwar das Memo ME370T von Asus, nämlich das Asus E-Pad, ich ganz vergessen, den E-Pad. Ein 7 Zoll IPS kapazitives Display mit 1280x800 Pixel, das ist mal eine etwas andere Auflösung, als die ich vorhin genannt habe, ein Quad-Core TK3 Prozessor, Taktung ist leider noch nicht bekannt, Android 4 natürlich, mit einem 4400 mAh Akku. Grundsätzlich klingt schon allein der Begriff Quad-Core und 1280x800 Pixel klingt schon ziemlich gut. Preisklasse $299. Bin ich mal gespannt, ob dieser Wunschpreis, ich glaube nicht, dass der wirklich realistisch ist, aber ob dieser Wunschpreis vielleicht erreicht werden kann. Weil die Leistungsdaten sprechen für sich. Asus ist nicht verkehrt. Asus macht ganz gute, qualitativ hochwertige Geräte. Und paar Euro drauflegen, 2,99, wäre das ein absoluter Hammer. Ja, was ich euch noch näher bringen will von der CES. Und zwar kommt hier Intel ganz groß mit dem Begriff Ultrabooks. Und Ultrabooks sind ultra kleine oder ultra sparsame, schmale Laptops. Ich sag mal, klingt so wie abgekupfert vom Chromebook. Die Geräte sollen mit einer SSD, mit einer Solid State Disk ausgestattet sein, dadurch halt extrem schnell booten können und extrem schnell Daten aufrufen können. Die Geräte sind teilweise 1,5 cm dick nur. Und sicherlich wird es auch die ein oder andere Variante geben, auf der vielleicht ein Android zu erwarten ist. In erster Linie ist es eine Art Notebook, also mit Tastatur etc. Und man wird ein Windows erwarten, aber wir haben ja schon in der Vergangenheit auch bei den Netbooks gesehen, es gibt immer wieder Varianten mit Android. Und wer weiß, vielleicht kommt da auch eine Android-Variante oder eine Kombination mit Touchscreen. Das muss man aber noch abwarten. Da weiß man noch nicht so viel. Und ihr werdet es nicht glauben. Ich spreche ja immer davon, dass irgendwelche Geräte mal die Spielkonsolen kaputt machen. Und ja, warum macht man nicht ein Pad für ein normales Handy anzuschließen und so weiter. Aber ihr werdet es nicht glauben. Genau das kommt jetzt. Und zwar unter dem Namen GameTel. GameTel ist einfach nur ein Spielecontroller, den man für, den man benutzen kann, um ein ganz stinknormales Handy oder also Android-Phone oder halt eben iPhone reinklemmen kann und kann dann ganz normal über einen, sag ich mal, Gameboy-ähnlichen Controller zocken. Er hat eine Select- und Start-Taste, hat vier Aktionstasten und ein Steuerkreuz. Wahnsinn. Also ich bin mal echt gespannt, was da uns noch erwartet. Es ist unglaublich, es wird hier auch eine Rubrik mit angegeben bei dem verlinkten Webseite von GameTel. Mit entsprechend favorisierten Spielen, die problemlos damit auch genutzt werden können. Und da sind dann so Sachen dabei wie Asphalt 5 oder Assaulter, also Braincube. Ich sag nur eine riesen Liste. Track Racing, Dragonfly, Tiana Sisters und. Also die Liste ist, wie gesagt, gigantisch groß. Das Gerät selbst macht auf den ersten Blick so ein bisschen Plastik-Fantastik-Eindruck, so wie früher ein Billig-Controller für das Super NES. Aber wir wollen ja jetzt nicht zu früh urteilen. Ich kann nur sagen, ich werde mir, wenn es nicht so teuer ist, auf jeden Fall eins kaufen. Ich kann mir vorstellen, also es wird angegeben bei Amazon UK mit 49,99 £. Das ist mir doch ein bisschen zu teuer. Muss ich jetzt gerade sagen. Weil 49 Pfund, das ist schon Worten. Also 59,90 € habe ich jetzt einen Anbieter gesehen, der es anbietet und auch auf Lager hat. Das ist schon ein recht happiger Preis. Also bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen erstaunt. Hätte ich nicht gedacht, dass das so hoch, sag ich mal, in die Binsen haut. Gut, ich muss es mir mal angucken, ich muss es mir mal zu Gemüte führen, am besten mal einen finden, der das vielleicht führt und mal in die Hand nehmen. Ich habe jetzt leider auch keine Liste, welche Geräte man da eigentlich alles anschließen kann, weil es gibt ja sicherlich Grenzen bezüglich der Skalierbarkeit des Gerätes und der Liste mit entsprechenden kompatiblen Geräten konnte ich leider nicht finden. Auf jeden Fall, es wird hier alles erwähnt, Handy, Tablet, PC. Ja, dann bin ich mal gespannt. Ich werde es mir auf jeden Fall mal anschauen, ob ich wirklich 60 € dafür ausgebe, möchte ich jetzt mal bezweifeln. So, und die News diese Woche, sehr interessant, CES, na klar, ja, was gibt's auch Interessanteres? Und beispielsweise gibt es auch ein Android Polaroid Smart Camera Phone, nein, nicht Phone, nur eine Kamera, ja, mit Android drauf, von dem Traditionshersteller Polaroid, unglaublich, ja. Und zwar diesmal ein richtiges Telefon. Entschuldigung, richtige Kamera, ja. Ja, das ist so ungewöhnlich, ja, weißt du? Ja, gut, aber es bietet sich ja an. Ich meine, ja. Du hast ja normalerweise im Handy ein super Display und die Kameras haben meist ein ziemlich doofes Display, genau. So ein Mini-Ding, wo man eh kaum was drauf erkennen kann. Ja. Und sofern ist das ja eine gute Kombi. Genau, 16 Megapixel, ja, ein richtiges Objektiv, dreifach optischer Zoom, das so richtig rausfährt. Also es ist definitiv eine Kamera mit Android-Betriebssystem, nur damit da keine Missverständnisse passieren. Ja, es ist kein, es ist schwierig halt, sich daran zu gewöhnen. Es ist kein Smartphone mit Kamera, sondern es ist richtig, ist auch keine Kamera mit Smartphone, sondern es ist nur eine Kamera, die unter Android funktioniert. Das muss noch in das Denken der Leute reinkommen, ja, weil ich habe schon im Internet kritische Berichte gelesen darüber, die sagen, tja, wenn das dann halt nur so gut ist wie auf dem und dem Smartphone, dann nein, natürlich nicht. Das wird so gut sein wie eine normale Kamera von dem Hersteller, weil es eine normale Kamera ist. Ist halt zusätzlich diese Android-Software drin, bei der es dann eben... Sie ist Androidified. Genau, richtig, wo dann eben die ganzen Effekte mit eingebunden werden können und eben auch Programme laufen können, Video, Bildbearbeitungsprogramme etc. etc. Und das ist dann, ich finde, das ist eine ganz interessante Geschichte. Das könnte was werden mit diesem Teil. Ja. Ich dachte, du sagst jetzt zum Beispiel eine SMS-Software oder App, meine ich nicht. Nein, nein. Mal korrigieren, ja. Aber es hat Wi-Fi-Zugang. Das heißt, sobald man im Wi-Fi ist, könnte man theoretisch das auch drauf Voice machen. Voice over IP. Ja, genau. Voice over IP beispielsweise. Also die Möglichkeiten sind natürlich groß, weil es eben ein vollwertiges Android-Gerät ist, wenn auch eben keine Netzverbindung hat, also kein Telefon in dem Sinne, aber mehr schon wie ein Mini-Tablet. Jetzt ist natürlich die Verwirrung komplett, ne? es ist eben eine Kamera, mit der man ja das machen kann, was man mit einem kleinen Tablet ohne Netzzugang eben auch machen kann. Wie sieht's aus mit Full-HD-Videoaufnahmen? Möglich? Weiß man schon was? Weil ich konnte jetzt nichts erkennen hier in den Beschreibungen. Ich konnte es auch nicht rausfinden, ob da Full HD möglich ist. Damit kann ich nicht sagen. Aber ich meine, es würde sich anbieten. Also wenn ich sowas mache, dann... weil es steht unten rechts auf dem Bild, also von der Kamera, ist schon ein HD zu erkennen. Naja, klar. Es ist halt nur die Sache, es sollte ja normalerweise also keine Videokamera sein, sondern eine Fotokamera. Und da wird das Video, diese Videofunktion nach wie vor halt nur so ein Zusatz sein. Davon gehe ich fest aus. Also das ist nicht jetzt speziell für Video gedacht ist. Und in dem Pressetext heißt es auch HD Digital Images. Ja, also das heißt, das HD könnte sich auch auf die Fotos beziehen. Ja, was immer das auch heißt. Du weißt ja, das ist ein Modebegriff geworden. Ja, HD, HD. Ja. HD. Ja, genau. Okay. Und es wird aber auch Video, wird auch genannt zumindest mal. Also es wird funktionieren, nur in welcher Qualität, das wird man dann wohl erst noch sehen. Das wird man dann noch einzeln besprechen umfangreiche, müssen, wenn das Ding raus ist. Umfangreiche Sharing-Funktionen gibt es auf jeden Fall, das wird auch schon im offiziellen Pressetext genannt, ja. Inklusive Editieren, Speichern und Uploaden, ja, wenn man eben eine Wi-Fi-Verbindung hat. Ich wollte gerade sagen, Google Plus allein leistet das ja schon problemlos. Ja gut, ich meine, da ist halt eine vernünftige Fotosoftware dabei, bei der man eben auch Sachen editieren kann. Zum Beispiel wird hier genannt Onboard, also ohne zusätzliche Software zu installieren, Cropping, Red Eye Removal, Resizing, Color Correction, ja, und so weiter. Das alles wird man dann direkt machen können. Und natürlich zusätzlich könnte man sich noch ein Programm herunterladen, wie beispielsweise dieses Camera Zoom FX beispielsweise oder andere Programme. Mir fällt da jetzt gerade keins ein. aber es gibt ja jede Menge Bildbearbeitungsprogramme schon für Android, die man dann eben machen kann. Ob es allerdings einen offiziellen Markezugang gibt, das möchte ich noch bezweifeln. Das wollte ich gerade sagen. Wobei. Moment, stopp. Oh, ich nehme alles zurück. Google's Android Market wird hier im Pressetext mit genannt. Ja, damit stehen, sagen die stolz, 400.000 Anwendungen zur Verfügung. Peng. Ja, prima. Und es sieht im Moment auf dem Bild, glaube ich, noch nach Gingerbread aus, ne? Ich gehe davon aus, dass es Gingerbread ist. Das ist sicherlich noch kein Ice Cream Sandwich. Und das wird es bestimmt auch nicht werden, weil das ist ja eine Kamera. Da braucht man sich nicht Hoffnung zu machen, dass da so Betriebssystem-Updates gibt, sondern das, und das wäre auch sinnlos hier. Das soll einfach eine Kamera sein mit zusätzlichen Funktionen, das alles. Ja, also, ja gut, ich meine, mit der Kamera telefonieren, mit dem Auto surfen, ich meine, heute soll alles möglich sein. Ja, mit dem Auto surfen, das ging schon früher, das habe ich schon früher gemacht. Quinten auf der Leitplanke, aber okay. Nein, auf dem Dach, kennst du es nicht? Nee, also du erinnerst du dich noch an die GameCube-Zeiten, SSX Tricky? Ja, genau. Das habe ich mal einen ganzen Abend gespielt und war so versessen aufs Grinden, ja, dass ich beim Autofahren meine Frau gefragt habe, soll ich jetzt mal rüberspringen auf die Leitplanke und ein bisschen grinden? Es verleitet dann dazu. Ja, natürlich geht das nicht, ist klar. Also für alle, die nachmachen wollen, nicht nachmachen. Gell? Das ach komm, jetzt kommen wir auf. Warst du da eigentlich dabei, als ich auf dem Auto gesagt habe? Da warst doch du auch dabei, oder? Als ich mich bei aufs Dach gestellt habe und bist du, oder war das jemand anders? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall war ich auf dem Dach bei 100 Sachen. Schön. Es hat zum Glück keine Bodenwelle gegeben, sonst könnten wir heute nicht sprechen. Okay, da nenne ich nur Glück. Mehr ja. Sag ich nicht. Dann haben wir noch. Dann haben wir noch was. Intel. Da hast du mich heute auch drauf aufmerksam gemacht. Intel schließt eine langjährige Vereinbarung mit Motorola. Jetzt haben wir eine so dermaßen heftige Dreierkombination. Ich sage nur Google, Motorola, Intel, was geht da ab? Ja, gut. Man könnte natürlich jetzt einwerfen, ja, das ist nur ein Vertrag, ja, ein Zusammenarbeitsvertrag sozusagen. Ja, das hat nichts mit Übernahme oder Ähnliches zu tun. Schon klar, aber Intel verkauft seine Prozessoren an Motorola. Motorola tut sich im Gegenzug, sag ich mal, verpflichten, eine gewisse Palette davon auf den Markt zu bringen. Ich meine, dafür sind ja diese Verträge da. Ja. Und demnächst wird auf dem Gerät wahrscheinlich auch noch Google direkt draufstehen. Also es ist schon eine interessante Kombi. Mhm. Auf jeden Fall, man darf sich darauf freuen, man kann auch hoffen, dass da was Vernünftiges draus wird. Man muss überlegen, das hat eine große Dimension, das Ganze. Ja. Intel-Prozessoren dann in Motorolas Geräte zu benutzen. Davon sind natürlich dann auch die Android-Geräte betroffen und deswegen wird ja auch oder wurde ja auch dann fieberhaft daran gearbeitet, dass eben das Android komplett auch unter Intel läuft, was dann mit Ice Cream Sandwich dann auch vollendet ist. Ja. Also das heißt, keine Probleme. Android läuft auf Intel wie auf ARM-Prozessoren und dann gibt es jetzt natürlich wieder diese, ja, wie eigentlich bei allem heutzutage, die große der große Kampf zwischen den Fraktionen, ARM ist ja besser als Intel, nein, Intel ist besser als ARM und so weiter. Kann ich aber was dazu sagen, du. Angeblich soll es Geschwindigkeitsprobleme geben bei Intel-Prozessoren, dass ARM-Prozessoren momentan wesentlich effektiver sind bei Android als jetzt die Intel-Prozessoren, aber Also was ich gehört habe, ist, dass bei den ersten Tests mit den Intel-Prozessoren jetzt nicht im Vergleich zu ARM, sondern grundsätzlich einfach nur eigenständige Tests, die Leistungsdaten sehr gut waren. Mhm. Die waren auch erstaunlich schnell, fließend. Mhm. Eine Manko gab es, das ist der hohe Energieverbrauch der Prozessoren. Mhm. Also Intel hat einen unwahrscheinlich hohen Energieverbrauch und das ist ein Thema, was wir auf jeden Fall in den Griff kriegen müssen, weil es kann dann nicht sein, dass wir von den Laufzeiten, von den Akkulaufzeiten dann wieder rückläufig werden. Ja, noch rückläufiger, das ist ja furchtbar mittlerweile so. Ja, also es kann jetzt sein, dass man dann, was weiß ich, da muss man alle 2 Stunden das Gerät laden oder was? Nee, das geht gar nicht. Ein kleines Atomkraftwerk nehmen wir an. Ja, die Kernspaltungsbatterie habe ich ja schon mal vorgestellt. Ja, genau. Ja, vielleicht könnte man das auch ein bisschen freundlicher gestalten und stattdessen eine zweite Lichtmaschine ins Auto einbauen, bei dem man ja, dann... Das ist, Man könnte auch ein paar Freunde im Ausland fragen, ne? Also die haben ja genug. Oh Mann, was die haben, was wie bei... Oh, nein. Nee, gehe ich nicht weiter drauf an. Ja, bitte, ja. Ja, sonst kommt mir wieder eine Lichterkette hier vor der Tür. Andeutungen reichen. Ja, was meinst du, wird das große Auswirkungen haben? Wird das die Android-Landschaft verändern oder denkst du, das wird nicht unbedingt großartig was? Also die Motorola-Geschichte, Intel-Geschichte, ich denke, dass da Google ein ganz, ganz großer Faktor ist. Wenn Google jetzt, sag ich mal, als Flagge da so ein bisschen oben drüber steht, und dann wird es sehr wohl alles beeinflussen, weil wir reden hier von einem Giganten. Intel ist ein Gigant, dürfen wir nicht vergessen. Mhm. Und der kann den Markt, sag ich mal, kann er auf jeden Fall erobern. Oder die können es erobern. Und was halt hier sehr schön ist, dass da Android, sag ich mal, auch ein bisschen hinten dran steht. Und halt eben keine anderen Betriebssysteme. Also das beweist, dass Intel gemerkt hat, dass es ein bisschen mehr gibt als nur x86 basierende Betriebssysteme. damit meine ich ehemalige x86 basierende Betriebssysteme, weil es wäre ja in dem Fall auch jetzt ein x86 basierendes System. Ja. Ne? Ja, genau. Gut. Also ich denke ja, ein ganz klares Ja. Es wird auf jeden Fall die Mobilfunkgemeinde ein bisschen aufrütteln. Gut, kann nicht schaden. Auch interessant, habe ich heute gelesen, faszinierend, aber auf den zweiten Blick dann, naja, erstmal vorneweg, bevor jetzt gleich die ersten Leute vom Schreibtisch fallen oder was weiß ich, beim Hören unterwegs stolpern auf der Straße oder irgendwie, ja, oder aus dem Zug springen, um schnell die News zu checken, irgendwo, also wie auch immer, das ist nicht bei uns erhältlich, aber es gibt jetzt tatsächlich in den USA das, was ich schon längere Zeit erwartet habe. Kostenlos kann man sich einen Android-Reader besorgen. Der Android Nook Symbol ist kostenlos zu bekommen und das neue Nook Tablet von Barnes & Noble, ja, das ist ja den E-Reader. Das neue Nook Tablet ist für sage und schreibe 99 € zu bekommen, wenn man Ein Deal. Euro oder Dollar? Dollar. Entschuldigung, habe ich Euro gesagt? Dollar natürlich. Ja, ja. Dollar. Gut, hätte das sein können, dass es auch 99 Euro kostet. Nein, 99 Dollar. Und zwar bei dem Deal mit der New York Times. Wenn man ein New York Times Abo abschließt bei Barnes & Noble, bekommt man einen Android Reader Nook Symbol kostenlos mit dazu. Auf der einen Seite ist es natürlich, wenn man das rechnet, 270 Dollar kostet ein Abo von der New York Times im Jahr. Hm? Somit ist es schon ziemlich heftig. Aber wenn jemand sowieso ein New York Times Abo will, und das ist immer noch sehr, sehr begehrt in den USA, weil die bringen ja eine komplette digitale Ausgabe, sogar noch teilweise manchmal verbessert als die Printausgabe. Und dazu kriegt man dann einfach den Reader kostenlos. Das ist auch schon was. Für jemand, der jetzt aber nur einen Reader oder dieses Nook-Tablet will für 99 Dollar, das ist dann natürlich kein gutes Geschäft, wenn der dieses New York Times-Abo eh nicht braucht. Mhm. Ja, dann ist das sinnlos. Weil dann würde er ja mehr bezahlen für das Tablet. Ich wollte gerade sagen, ja. Da kannst du ja auch hingehen und kannst hier einen Mobilfunkvertrag machen. Da kriegst du auch eins kostenlos dazu. Nein, es geht jetzt nur um den Tablet. Es geht ja nur um Reader, schon klar. Ja, genau, das gibt es. Ich meine nur, das ist ja auch so eine Kopplung. Aber ich meine, stimmt schon, was du sagst. Wenn man ohnehin die Times abonnieren möchte, dann bietet sich das ja an. Richtig. Und damit bringt man die Leute halt auf die elektronischen Medien. Weil, jetzt sind wir mal ganz ehrlich, die sparen ja auch Geld dabei, weil die brauchen nicht mehr zu drucken. Ja, so ganz so gut finden die das nicht mit den elektronischen Medien. Die sträuben sich auch noch so ein bisschen was. Aber die haben halt eins kapiert, in den USA fängt, ist das halt schon ziemlich heftig verbreitet. Entweder sie machen es oder sie werden sterben. Deswegen machen sie es gezwungenermaßen, ja, um eben relevant zu bleiben. Ja, und das ist nicht nur so dahingesagt, es sind schon etliche Tageszeitungen in den USA untergegangen deswegen. Und es werden sicherlich nicht die einzigen sein. Da werden noch welche folgen, nämlich die das nicht verstehen und nicht begreifen, dass die Zeit der Printmedien in den USA langsam aber sicher sich dem Ende neigt. Und deswegen kommen halt solche Angebote. Was interessant ist, finde ich auch bei uns mittlerweile, sollten sich die Firmen schon mal anfangen, Gedanken drüber zu machen, auch wenn es bei uns noch nicht ganz so schlimm ist wie in den USA mit den digitalen Medien, mit der Akzeptanz der digitalen Medien, so wird das doch unaufhaltbar kommen. Und dann könnten vielleicht jetzt auch in Europa mal die Zeitungen da mal ausnahmsweise nicht schlafen und sich ihr Geschäft sichern, bevor dann wieder groß gejammert wird. Ja? Und solche Abos anbieten, bevor die Leute nämlich komplett aufs Internet steigen und gar keine Zeitung mehr kaufen. Mhm. Weil es ist ja so, im Zeitalter des Internets braucht man keine New York Times mehr. Ja. Ja, und das ist da im Prinzip die einzige Möglichkeit, ja, den Leuten das schmackhaft zu machen, über die elektronischen Medien, ja, weil das eben alles viel einfacher ist. Ja, man muss nirgends ins Kiosk gehen oder was weiß ich, schon wieder eine aufgeweichte Zeitung draußen vor der Tür reinholen, sondern man schaltet gemütlich morgens das Tablet an und hat seine Zeitung in digitaler Form vor sich. Zack. Ja. Und ja, das ist eben eine Sache. Das müssen die Firmen noch kapieren. Und dann ist es gut, wenn so ein Anreiz gegeben wird, statt eben komplett ins Internet abzudriften, überhaupt keine Zeitungsredaktion mehr zu genießen, eben das elektronisch über so einen Reader machen, den man kostenlos bekommt. Und im Prinzip ist das, was ich auch von Anfang an gesagt habe, ja, eigentlich möchte ich für einen E-Book-Reader nur ungern überhaupt irgendetwas zahlen, weil die Medien sind ja das. Also der Inhalt, der Content ist ja das, was man schon bezahlen muss. Das wäre ja so, wie wenn du, was? Es kommt ein neues Buch raus, da kaufst du dir das Papier beim Drucker, ja, für, was weiß ich, 20 Euro und dann gehst du nochmal in den Laden und kriegst das Buch dann nochmal für 9 Euro. Da hast du nur 20 Euro bezahlt dafür, ja. Im Prinzip ist es ja so, der E-Reader, das ist ja nur das Medium, das ist nur das Papier sozusagen für den elektronischen Content. Und das soll kosten. Ja, da stellt sich natürlich die Frage, inwiefern lässt sich das Gerät auch für anderweitige Dienste nutzen? Ah, sicher. Das ist nur so prinzipiell. Ne? Fragen, die wir allerdings im Moment bestimmt nicht beantworten können. Nee. Man wird da warten müssen, bis es da ist. Okay. Ich sage nur, Oyo zum Beispiel kann ich ja problemlos auch andere E-Book-Dateien draufladen. Ich weiß, du hast damit Probleme gehabt, aber jetzt mal allgemein einfach gesagt, besteht die Möglichkeit, auch andere EPUB-Produkte von anderen Lieferanten noch einzuspielen. Ja. Also sofern, wie gesagt, wenn die das noch aufmachen, ja, das wäre natürlich dann schon eine leckere Sache. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich würde es als New York Times nicht, wenn ich das als frei verkaufen würde. Ich würde es zumachen. Wie zumachen? Das wird ja nicht New York Times draufläuft. Ja gut, das wäre dann kein Anreiz mehr, das Teil zu kaufen. Ne? Außerdem ist das Freie meine ich. Ja, also es ist so, dass der E-Book Reader kommt ja von Barnes & Noble und du kriegst den von Barnes & Noble geschenkt, wenn du ein New York Times Abo machst. Von daher ist es ein vollwertiger, unkastrierter Reader, der natürlich auch freie EPUBs und so weiter verarbeiten kann. Ja, also definitiv. Das wäre ja ansonsten kein Anreiz mehr. Das würde sich dann auch wiederum keiner holen, weil er dann unter Umständen zwei Geräte braucht. Einmal eins für einen freien Content, einmal ein Kindle und dann noch was. Nee, also das wird nicht sein. Naja. Ja. Sony bringt, hast du geschrieben, was als ja. Google TV? Und zwar, du weißt ja, Google TV ist eins meiner Lieblingsthemen. Mhm. Weil ich ja drauf warte. Ich meine, ich möchte es unbedingt mal haben. Und ich habe ja auch gesagt, es wird nicht dabei bleiben, dass es einfach nur Fernsehgeräte gibt, wo es dann fest eingebaut ist und dass da vielleicht noch Logitech noch ein bisschen rumdümpelt mit ein, zwei Geräten, die als Set-Top-Geräte verkauft werden. Mhm. Nein, Sony kommt nämlich jetzt mit Set-Top-Geräten. Mhm. Nämlich genau das, was ich angekündigt habe, was ich vermutet habe. Weil die kommen jetzt einmal mit einem meines Erachtens ausgezeichneten Set-Top-Gerät. Und zwar den NSZ GP9. Das ist einmal ein Blu-ray-Player. Mhm. Dann gibt es noch den NSZ GS7. Das ist dann eine reine Set-Top-Box. Mhm. Wobei die Funktionalität der Set-Top-Box in den Blu-ray-Player mit integriert ist. Dass man sich so ein Bild machen kann. Also man hat entweder diesen Blu-ray-Player, der dieselben Funktionen hat und halt eben Blu-ray oder diesen Media-Streamer, sagen die dazu. Ne? Das Geniale dabei ist, es ist eine Fernbedienung dabei, die erinnert so ein bisschen an ein Handy, also so ein bisschen an ein älteres Handy, wenn man das so sieht. Man hat ein kleines Display, man hat ein Steuerkreuz und. Aber das Interessante ist, auf der Rückseite der Fernbedienung ist eine vollwertige Kuvertz-Tastatur. Mhm. Um halt eben bei entsprechenden Diensten auch was tipseln zu können. Mhm. Ja, also klar, wenn ich auf YouTube jetzt was eingeben möchte, möchte was suchen oder möchte vielleicht Mails checken, weil, Mails checken komme ich jetzt auch gleich dazu, das Interessante ist, es wird ein Market geben. Mhm. Du hast schon richtig gehört, es wird ein Android-Market geben. Ja. Was ich ja auch schon angedeutet hat in der Vergangenheit. Ja, definitiv. Google TV auf jeden Fall wird zur Verfügung stehen. Man kann es an jedem Fernsehgerät anschließen. Es wird alle Inhalte, die Google TV im Moment leider ja begrenzt, wissen wir ja, anbietet, werden zur Verfügung stehen. Das heißt, einmal Pay-TV sage ich jetzt. Aha. Pay-per-View kann man Filme gucken, man kann natürlich auch Internetinhalte, Internetmedien sich angucken, aber mit den Fernsehsendern hält sich da noch ganz, ganz, ganz, ganz groß in Grenzen. Und Sony spricht auch von Einsatz in anderen Märkten als den USA. Deswegen besteht die große Hoffnung, dass dieses Produkt auch zukünftig in Europa vermarktet wird. Sollte man also auch ganz klar hier sagen. Und es würde auch, muss man auch ganz klar sagen, es würde auch funktionieren. Nur halt nicht, man könnte halt damit keine deutschen Fernsehsender gucken. Super. Ja, also ich finde diese Set-Top-Box, die ganze Aufmachung, du musst da mal die Grafik angucken, die ich da verlinkt habe. Okay. Es sieht echt interessant aus, das Gerät. Es sieht sehr, sehr hochwertig. Das hier über Blu-ray-Player. Sony packt ja mittlerweile Sony packt ja mittlerweile alle möglichen Funktionen in die Blu-ray-Player ein, nur damit die Leute die Blu-ray-Player kaufen. Das ist der Hammer. Was die schon alles für Formate können, ne? MKV, also früher gab es ja höchstens mal DivX, ne, in den DVD-Playern. Und da hat es geheißen, ja, wir wollen ja keine Piraterie unterstützen, ja, deswegen funktionieren da nicht alle Formate. Jetzt wird MKV-Kapselung unterstützt, ja, alle möglichen MPEG-Formate und was weiß ich noch alles. Auf einmal geht's, ja. Und ich habe schon von Leuten gehört, die sich nur einen Blu-ray-Player gekauft haben, nicht eine einzige Blu-ray haben, nur um übers TV die MPEG-Geschichten abzuspielen. Ja. Das ist der Hammer. Ja gut, ich meine, jetzt wollen wir jetzt nicht gemein sein. Ich weiß ja, ich gucke die ein oder andere Blu-ray und ich könnte mir ganz gut vorstellen, so ein Gerät zu haben. Mhm. Allerdings denke ich, dass es jetzt gerade im Einstieg wahrscheinlich noch außerhalb von meinen Preisvorstellungen liegt. Mhm. Ja, die Set-Top-Box selbst, die wird sicherlich etwas günstiger geben, aber hier werden auch noch keine Preise genannt. Also es ist noch, da sind die noch ganz offen. Aber es sieht qualitativ hochwertig aus, also das ist kein 50-Euro-Gerät, das kann man gleich sagen. Okay. Also diese Set-Top-Box wird bestimmt ein bisschen was kosten. Jetzt kommt was, was mich wirklich extrem interessiert. Da brenne ich schon drauf, ja, und darüber was zu hören, diesen dieses Bluetooth Gamepad für Android. Rede. Ich möchte wissen, was das ist. Ich kauf das Ding, ja. Ich werde also das kaufen. Ich habe ja, hab ja vorhin schon in den Standalone News schon über ein Gerät berichtet. Über den, über den GameTel Controller. Ja. Der mehr oder weniger eigentlich nur Digital-Controlling hat. Mhm. Der SteelSeries Ion, der geht weiter. Der erinnert mich schon ein bisschen an einen PlayStation-Controller. Mhm. Der hat nämlich Digital- und Analog-Controller drin, funktioniert über Bluetooth und ist nicht nur mit Android, sondern auch mit anderen Bluetooth-fähigen Geräten kompatibel. Mhm, cool. Das heißt, man kann für Android verwenden. Wow. Handy, Tablet, klar, alles, was Bluetooth kann. Wahnsinn. Man kann ihn aber auch, das ist unglaublich, auch zum Beispiel für PlayStation verwenden. Ja klar, der PlayStation hat ja auch einen Bluetooth-Controller-Funktion drin, genau. Und das ist ja super. Also ich muss dir ganz klar sagen, das ist der Hammer. Ich warte schon so lange drauf, ja. Hier auf dem Tablet funktioniert nämlich dieses alte, schöne Programm nicht, diese App, mit der man die Wii-Fernbedienung benutzen kann. Ja. Es funktioniert leider auf dem Samsung Galaxy Tab nicht. Ja, also, oh, schade. Ja, also und auf den Sense-Geräten, zumindest auf einige oder auf der meisten, funktioniert es auch nicht. Das ist natürlich extrem blöde und ich finde es ganz toll, dass es jetzt hier so eine richtige Bluetooth-Controller gibt, weil ehrlich gesagt, auf dem Tablet, das ist momentan so ziemlich das Einzige, außer hier noch beim Podcasten, ja, ist die einzige Verwendung, die ich für das Tablet habe. Und da fehlt ganz klar ein Joypad. Ja? Mhm. Weil Spielen ohne Joypad ist einfach nicht so toll, ja? Wie eben, wenn man eine richtige Steuerung hat. Oh, und das ist so genial. Ich hoffe, dass auch die Spiele einigermaßen kompatibel sind. Dass die irgendwie einen Weg gefunden haben, möglichst viele Spiele kompatibel zu machen mit dem Teil. Und ich kann es kaum abwarten, ehrlich gesagt. Ja, ja, da komme ich jetzt auch, weil du jetzt sagst, tolles Kompatibilität. Thema. Customized Control. Du kannst das Ding komplett mehr oder weniger programmieren. Mhm. Wie das aussieht, weiß ich nicht. Es wird hier einfach gesagt. Also du kannst die Tasten belegen. Mhm. Ich vermute, dass man da eine App installiert. Also stelle ich jetzt einfach mal hier in den Raum. Genau weiß ich es allerdings nicht. Da gehe ich auch davon aus. Also das ist wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr verführerisch, was da ist. Jetzt die Frage ist natürlich nach dem Preis, ja. Hast du da was in Erfahrung gebracht? Leider nicht. Also es gibt zwar einen Shop von der Firma, aber das Gerät selbst wird noch nicht angeboten. Ja. Und im Internet konnte ich also auch noch nichts finden bezüglich des Preises. Ich vermute, dass es wahrscheinlich so wie der GameTail-Controller wahrscheinlich auch so in der Preisklasse umschwankt. Ich trage mich schon gleich 60, mal ein. 80 Euro. Ja. Ich trage mich gleich schon mal ein. Hier ist ein Notify-Me-Button. Ja, das werde ich gleich machen hier. Damit ich hier Benachrichtigungen kriege. Ach, jetzt muss man seine Region auswählen. Oh nein. Ja, die wollen ja wissen, ob sie auf Deutsch, Englisch, Türkisch, Griechisch, Hebräisch. Ja, von wegen. Die wollen wissen, ob man eben aus den USA oder Rest der Welt. Also, das anders kann man auch nicht auswählen. Entweder USA oder International. Ja. Interessant. Ja, und das heißt, wenn ich International auswähle, dann, ja, das wird eh nie kommen bei uns anscheinend. Nein, ich möchte es nicht beschreien. Ich hoffe, dass es kommt. Ja, bitte. Nicht gleich wieder hier so böse Dinge. Ja, nein, aber ja, gut, du weißt ja, Erfahrung, ne, und so weiter hat gezeigt, dass das durchaus berechtigt ist, meine Skepsis. aber ich habe noch den absoluten Mega-Opa-Super mega Durchknallballer. Mann. Superlativen ohne Ende. Ja, weil das, ganz ehrlich, this thing is kicking my ass. Mehr kann ich nicht sagen. Den Spruch liebe ich. ihr werdet es nicht glauben. Ja, weil das ist auch irgendwie nicht zu glauben, weil das ist der Wunsch eines jeden Zockers auf der ganzen Welt. Eine Head-Tracking 3D-Brille basierend auf Android mit eigenem Prozessor, also eigenes System, ja, mit voller 3D-Rundsicht, mit Augmented Reality, eigentlich alles, was man sich wünschen kann, kann das Ding. Es ist mit einem 1,2 GHz Dual-Core-CPU ausgestattet, also da ist ein richtiger Android, da ist eine richtige Android-Kiste drin, ja, mit 1 GB Speicher. WLAN, Bluetooth-fähig, Android 4.0. Ach, es gibt ein Video dazu, das habe ich auch verlinkt. Ich sag nur, wenn es bezahlbar ist, gehört es mir. Wie heißt die 3D-Brille? Natalia? Natalia, genau, von Sansix Smart Google. Wie gesagt, man muss das Video mal anschauen. Hey, bring mir mal Natalia. Mir fällt einfach kein anderes Wort ein. Nur noch geil. Also, wenn das Ding serienmäßig zu kriegen ist und es auch noch bezahlbar ist, dann gehört es mir. Weil man muss sich nur das Demo-Video mal angucken. Also Augmented Reality. Ich habe ja immer gesagt, man müsste mal, wenn du dich erinnerst, so ein Teil anziehen und dann kann man durch den Wald rennen und kann sich gegenseitig erschießen. Das ist genau der richtige Weg dorthin. Also, ich bin auch sehr angetan von dem Ganzen. Allerdings, ich habe mir eben mal das Bild angeguckt, das Design. Ich versuche gerade schon zu gucken, Engadget, haben die das nicht schon zerrissen oder so? Weil das wird, also, ja, das Design ist halt ein bisschen heftig, ne? Ja gut, ich meine, das Teil ist halt sehr groß. Ja. Muss es aber auch sein, weil ich meine, wie sollst du es sonst machen? Weil du brauchst mehrere Kameras außen. Du, also ich finde, das Design ist noch absolut okay. Ja, aber weißt du, diese Virtual Reality Helme und so weiter, ja, die es dazu mal gab, ja, die fand ich auch immer ganz, ganz toll. Ich wollte immer einen haben. Und noch bevor ich mir einen kaufen konnte, ja, waren die Dinger schon wieder weg, weil die einfach zu teuer zu und sich nicht durchgesetzt haben und so weiter und so weiter, ja, weil eben das kaum jemand haben wollte. Und ich sehe hier auch die technischen Daten, das ist Wahnsinn, das Ding, das theoretisch wird das eine ganz neue Dimension von Benutzung von solchen Augmented Reality Sachen hervorbringen. Und du bist der Meinung, wir sind noch nicht so weit, oder? Genau, ich, das willst du jetzt ich, sagen. Ich sag, die Menschen sind noch nicht so weit. Niemand würde das anziehen und sich irgendwie sehen lassen damit, ja. Ich meine, vielleicht für Indoor zum Spielen, ja, vielleicht, aber da ist die Frage, wie teuer wird es sein, ja, und so weiter. Ich habe so ein bisschen einen Glauben an die Gesellschaft, was solche Sachen betrifft, verloren, ja, weil schon hätte sich noch ganz andere Sachen durchgesetzt, die einfach eine neue Dimension von den technischen Möglichkeiten gemacht. Ja, vergiss mal kurz das Aussehen. Nehmen wir mal jetzt mal die logische Konsequenz, die man da gehen wir mal aus dem Spielbereich raus. So, du ziehst das Ding an oder setzt dich in dein Auto, ziehst das Ding an und hast dann absolute Nachtsicht 3D. Ja. Ja, natürlich. Jetzt überleg mal, was für gigantische Vorteile das hätte, auch was Sicherheit betrifft. Und absolut. Ich würde, oder auch, was weiß ich mal, ist in einer fremden Stadt. Man läuft durch die Stadt und kriegt Informationen eingeblendet in Echtzeit, wo man zum Beispiel vorbeiläuft, Sehenswürdigkeiten. Genau das wird im Video gezeigt. Ein Stadtplan, ja. Nie mehr kann man sich verlaufen, ja. Man kriegt angezeigt, wohin man laufen muss und so weiter, ja. Alles Mögliche kriegt man eingeblendet. Das ist der absolute Hammer. Ja, theoretisch mit Google Goggles zum Beispiel kombiniert. Man guckt ein Filmplakat an, ja, und könnte sich dann quasi, wie auch immer man das macht, aber könnte sich quasi dann durchklicken, ja, sieht ein Filmplakat in der Stadt. Oh, cool, was ist das für ein Film? Ja, zack, und Knopfdruck und schon kann man über Google eine Karte reservieren auf dem Kino. Also die Möglichkeit. Du weißt, wie der echte Name von dem Ding ist? Ja. Weil der wurde anscheinend geändert. Die Möglichkeiten zu faszinieren sind unendlich, aber Das Problem wird sein, nur wenn es wie eine normale Sonnenbrille aussieht und quasi auf die Retina direkt projiziert wird. Da arbeiten ja auch einige schon dran. Auch Android-Brillen, die aber fast so aussehen wie eine normale Sonnenbrille, gerade noch ein bisschen dickerer Rand eben an der Seite haben und quasi das Bild, die Information direkt in die Retina projizieren. Das kann ich mir vorstellen, aber so ein Helm, also da fängt schon an, was du gesagt hast, stell dir mal vor, die totale Nachtsicht im Auto, kann ich das sagen, wird niemals eine Zulassung in Deutschland bekommen. Im Straßenverkehr, niemals, ja. Weil's mal da rasen wie die Bekloppten. Da wird eher. Nein, das sage ich jetzt nicht schon, kriegen wir noch Probleme. Da werden eher Politiker, ich halte es mal ein bisschen allgemein, da werden eher Politiker redlich und zu ordentlichen Menschen, bevor wir das hier erlaubt bekommen in Deutschland. Noch was nie. Zum Namen, ja? Ja. Weil du jetzt vorhin sagst, Goggles, ne? Das Ding heißt übrigens Smart Goggles. Okay. Also es ist nicht weit hergeholt. Mhm. Ah ja, es ist faszinierend. Der Name, der hier vorher genannt wurde, ja, ist, glaube ich, der Natalia, ne? Ist, glaube ich, schon ein bisschen überholt wieder. Wenn ich mir das jetzt so angucke, ist auf der Original-Werbeseite wird hier Smart Goggles genannt. Du meinst, die haben jetzt den Namen von Goggles, Smart Goggles oder sowas geändert, oder meinst du, das heißt jetzt Smart Goggles? Nee, das Produkt heißt Smart Goggles. Okay, und das mit dem Natalia? Bei Sensix. Mit dem Natalia ist... Ist eine gute Frage, weil der, jetzt auf der Originalseite, auf der Produktpräsentationsseite taucht der Name gar nicht mehr auf. Okay, gut. Vielleicht müssen wir das dann auch korrigieren, weil ich kann mir schon vorstellen, weil Natalia, ich wollte gerade eben sagen, wenn die da das von Goggles auf Natalia geändert hätten, dann hätte Microsoft wahrscheinlich was dagegen, weil Projekt Natal... Ja, und ich glaube, da hätten die vielleicht auch Probleme. Nun gut, okay. Gut, es macht ja nichts. Wir machen das ganz einfach. Ja? Das Wort Natalia wird entfernt und dann war's das. Ja. Okay, dann, ich würde sagen, wir haben schon jetzt recht lange geredet. Wir haben ja auch so viele andere Sachen gehabt und dann würde ich sagen, wir kommen jetzt zu Apps der Woche. Ja, klar. Okay. Ich zeige euch heute Backstep HD als App der Woche. Von Gameloft ist das Spiel und hier, während ihr kurz mal noch eine Szene aus dem Intro seht, ja, könnt ihr schon erahnen, welche grafische Qualität das Ganze tatsächlich hat. Es ist eins der fantastischsten Spiele, muss ich sagen, auf Android. Unglaublich. Klar, ich meine, je nachdem, wie lange wir jetzt warten, ist diese Grafik nur noch Durchschnitt. Aber im jetzigen Zeitpunkt ist es schon ziemlich gut. Das Ganze seht ihr hier auf dem Galaxy Tab und ihr seht, es läuft auch gut. Die Ladezeiten habe ich jetzt mal hier videomäßig verkürzt, damit das nicht ganz zu langweilig wird. Ja, es sind schon teilweise recht deftige Ladezeiten. Hier das Auswahlmenü und die Speicherplätze, die man hat, hat durchaus Möglichkeiten, mehrere Spielstände anzulegen. Ja, und schon wieder Wartezeiten, ja, das ist halt mal bei diesem Spiel, sag ich mal, eine Sache. Ist halt auch viel Grafik zu laden und deswegen, ja, kann es eben auch dauern. Aber wenn es dann fertig ist, wird man belohnt durch eine schöne Grafik und ein interessantes Gameplay, ja. Und back, ja, sir. Lassen wir mal die Protagonisten kurz sprechen. Who's in charge of the defenses? Das ganze Spiel ist so ein 3D Ansicht. Shooter kann man da nicht sagen. Es ist ja Third-Person-Perspektive. Die Steuerung ist anfangs etwas gewöhnungsbedürftig, ja, aber man gewöhnt sich dann doch relativ schnell dran. Hier wird dann das einzelne Kapitel geladen und los geht's. Ja, die Leute, die im Weg sind, werden halt mal kurz weggestoßen. Ja. Harte Sitten hier. Ja, die Stadt wird gerade angegriffen. Und dann muss man hier nach dem folgen. Das ist natürlich hier so ein Einführungslevel. Ja, das ist ganz, ganz einfach natürlich. Es wird durchaus noch schwerer. Hier sind die ersten Gegner dann. No one in uniform leaves the city alive. Auch das ist erstmal gar nicht so einfach zu verstehen. Es tauchen da Symbole auf, die einen ein bisschen verwirren hier. Ja. Und das sollte man im Tutorial dann gut lernen, weil später hinaus werden solche Fehler nicht mehr verziehen. hier könnt ihr schon erahnen, also auch hier die Grafik sehr, sehr schön, die Ingame-Grafik super. Da wird auch nicht mit Blut gegeizt, ja. Ja, und hier kriegt man dann auch eine Schusswaffe. Und da kann man hier dann in so einen Zielmodus gehen und dann feuern. Und so kann man zum Beispiel, wenn man eben solche Puderfässer zerschießt, kann man eben weiterkommen. Und jetzt wird es etwas kompliziert, da das ist eine gute Sache, die Steuerung zu üben, denn hier muss man jetzt über die Dächer hüpfen, springen, und das ist gar nicht so einfach. Die Steuerung wurde probiert, sehr intuitiv zu sein, fast schon zu intuitiv, denn was man hier tut, das gibt andere Funktionen, je nachdem, in welcher Situation man sich befindet. Das heißt, wenn man hier so eine Wand hochgeht, also einfach den Steuerknopf nach vorne weiter drückt, oder beziehungsweise hier dieses den virtuellen Joystick nach vorne bewegt, dann klettert er hoch. Ja. Wie hier zum Beispiel. Zack. Also das Ganze ist gar nicht so einfach, auch wenn es intuitiv sein sollte. Ja. Tatsächlich mal alles zwei Seiten. Also der Spaßfaktor ist ziemlich hoch bei dem Spiel, es macht wirklich Laune und es ist auch Abwechslung durchaus geboten. Ja. Die Downloadgröße ist 1,48 Megabyte, danach werden allerdings etwa 500 Megabyte an Daten geladen, also ohne ohne Wi-Fi-Verbindung könnt ihr das vergessen. Ja, und hier geht's dann eben weiter. Da kommt man auch an die Kanonen. Und da muss man dann eben die ankommenden Feinde eliminieren. Und ja. Das ist auch hier von der Steuerung her ganz okay. Ja, ich meine, gut, hier ist es auch wirklich zielen und feuern. Was hier wichtig ist, man muss eben die Flugdauer der Kugel mit einberechnen. Und die sind gar nicht mal so, das ist gar nicht mal so kurz. Das heißt, es ist nicht immer ganz einfach, so ein Schiff zu treffen. Ja, auch wenn es relativ nah ist, wie man jetzt hier sieht. Und dann, ja, geht's eben leicht rund. Insgesamt macht es einen Riesenspaß, kostet nicht allzu viel, diese App. Der aktuelle Preis weiß ich gar nicht genau. Das war vor kurzem auch für 90 Cent im Angebot. Ich glaube, das ist aber etwas teurer normalerweise. Aber ein Spiel, wie ihr seht, hat, dass sich lohnt, auf jeden Fall mal dafür etwas auszugeben. Also das ist eine Qualität, die schon an die Konsole rankommt. Damit ja, weiter. Ja, und meine App der Woche ist diese Woche was. Ich kann nur sagen, eine App, die so schlecht ist, dass sie wieder gut ist. Es ist kein Witz, was ich hier sage. grundsätzlich, die Technik der App ist ganz gut. Die Wörter sind der Hammer. Und zwar geht es hier um die App Wortsuche. In der App muss man, wie man aus den Rätselheften auch so kennt, Wörter aus einem Wirrwarr von Buchstaben erkennen und markieren. Das ist auch deutsch, sollte man meinen. Weil die Wörter sind teilweise so abstrakt. Manche sind in Ordnung und dann sind wieder Wörter dabei, wie zum Beispiel Garten als Gartep mit B. Und manchmal entstehen da auch ganz, ganz witzige, Fantasiewörter, die der Programmierer hier reingeschoben hat, die teilweise obszön klingen. Und, also das Spiel selbst hat Suchtfaktor, also ist ganz toll gemacht. Also man muss, wie gesagt, Wörter erkennen, die dann mit dem Finger entsprechend markieren und somit das ganze Bild auflösen. Natürlich, klar, mit Punktejagd etc. Das mit den Wörtern, zuerst dachte ich, oh je, aber inzwischen finde ich es ganz witzig, weil das erhöht natürlich den Schwierigkeitslevel, die Wörter auch zu erkennen. Also eigentlich wollte ich jetzt ja gar nichts sagen. Ne? Aber? Aber ich lese hier gerade Gerät, soll das irgendwie Gerät heißen? Ich meine, wie kommt der Programmierer da drauf? Das ist ja, ich weiß nicht, ist der, von wo kommt denn der? Ich weiß nicht. Das sieht so komisch. Wenn das jetzt wenigstens was wäre, wo ich sage, okay, komische Wörter, komische Umschreibungen, das wäre ja dann ein zusätzlicher Schwierigkeitsfaktor, zum Beispiel statt Gerät Daniela Katzenberger oder so. Ja, genau. Aber wo jetzt ihr irgendwie von Gerät zu Grät, das sieht eher aus wie ein Schreibfehler, ja. Ja, also es ist einfach nur schlecht übersetzt und unwahrscheinlich auch Schreibfehler drin. Entschuldigung. Ich muss aber wirklich sagen, es ist schon, so sieht übrigens der unaufgelöste Bildschirm aus. So sieht der Bildschirm aus, wenn man ihn gelöst hat. Wobei hier ist das Beispiel in Englisch. Oder? Ist das Englisch? Also es sind auf jeden Fall englische Wörter dabei, zumindest die, die ich erkennen kann. Interessant ist, dass da auch das Wort Mannheim dabei ist. Aber okay, das ist... Was hast du denn mit Mannheim? Fuck! Das steht hier! Entschuldigung. Ich kann nichts dafür. Oh nein. Hier steht's. Ja, also es macht aber wirklich, es macht wirklich erstaunlich viel Spaß und es hat einen gewissen Suchtfaktor. Und wie gesagt, zuerst fand ich es ziemlich nervig, dass da Buchstaben und Wörter auftauchen, die richtig Fantasie sind, aber auf der anderen Seite ist es auch manchmal ganz witzig, was daraus kommt. Und insofern wird es wieder interessant. Also wie gesagt, die App, die so schlecht ist, dass sie wieder gut ist, das ist meine App der Woche. So, das war's jetzt heute mal wieder vom Uncast und wie immer, wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr uns erreichen über Google Plus, Uncast, einfach Plus Uncast oben in der Suche eingeben oder unter Twitter @AndroidCast. Oder ihr könnt uns eine Mail schreiben, uncast@thenetcast.com, und die Seite mit den ganzen Links und Beschreibungen findet ihr natürlich auch wie immer uncast.thenetcast.com. Immer auf die Mehrzahl achten. Und ich werde noch wahnsinnig mit den ganzen Sachen. Können wir nicht einfach eine Seite machen, sondern einfach alle. Rio, du bist wahnsinnig. Du brauchst gar nicht wahnsinnig werden. Wieso bin ich wahnsinnig? Ich bin wahnsinnig toll. Ja. Ja. In diesem Sinne mit einem tollen, wahnsinnigen Rio. Bis zum nächsten Mal.